Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 20. Folge der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Anlässlich der runden Zahl wollte ich ursprünglich wieder einige Exemplare der Sonderausgabe von Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit mittels Preisfrage unter die geschätzte Hörer- und Innenschaft bringen. Aber die heutige Sendung ist so randvoll mit Friedellschem Text, dass ich dieses Vorhaben vertagen muss, weil mir gerade noch die Zeit bleibt, meine Gäste Mischa Pilz und Claudia Bosse vorzustellen. Luther als Sprachschöpfer. So ist auch Luthers Bibelübersetzung eine Leistung, die man, je nach dem Gesichtspunkt, von dem aus man sie betrachtet, als misslungen oder als ein Meisterwerk bezeichnen kann. Von dem Duft, dem Lokalkolorit, dem ganzen Ambiente der biblischen Welt, ja selbst von den Gefühlen und Gedanken der Verfasser ist nicht allzu viel hinübergerettet worden. Aber dafür ist es Luther gelungen, mit seiner in jederlei Hinsicht verdeutschten Bibel das deutscheste Buch der deutschen Literatur zu schreiben. Man hat daher oft die überschwängliche Behauptung aufgestellt, er sei der Schöpfer des Neuhochdeutschen gewesen. Und eine Autorität vom Range Jakob Grimms hat dieser Ansicht zugestimmt. Luthers Sprache, sagt er, muss ihrer fast wundervollen Reinheit auch ihres gewaltigen Einflusses halber für Kern und Grundlage der neuhochdeutschen Sprachniedersetzung gehalten werden. Nun lässt es sich ja andererseits nicht leugnen, dass Luther, wie er selbst ausdrücklich betont hat, die sogenannte Sprache der sächsischen Kanzlei geschrieben hat, eine Art Einheitsidiom, das zwischen Mitteldeutschem und Süddeutschem die Mitte haltend bereits um 1350 von der Kanzlei der luxemburgischen Könige in Prag begründet wurde und sich von da über die anderen deutschen Hofkanzleien verbreitete. Aber es ist doch zweierlei zu berücksichtigen. Erstens, dass es zur Zeit Luthers im Volke tatsächlich noch keine Gemeinsprache gab, sondern nur eine Unzahl von Dialekten und nur durch die außerordentliche Verbreitung und Wirkung seiner Schriften, vor allem seiner Bibel, diese Einheitssprache allmählich in weite Kreise drang und als allgemeines Schriftdeutsch akzeptiert wurde. Und zweitens, dass dieses Gemeinsächsisch eben nichts anderes war als ein trockener, schwerlebiger und wortarmer Kanzleijargon, während Luther derselben Sprache das höchste und tiefste, stärkste und zarteste an Ausdruck entlockt und sie zum Organ für alle erdenklichen Bewusstseinserlebnisse gemacht hat. Er hat aus dem Material, das er vorfand, gerade das Gegenteil eines Kanzleistils geschaffen, indem er, wie er selbst in seinen Tischgesprächen erzählt, die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem Markte befragte und ihnen aufs Maul sah, wie sie redeten. Auf diese geniale Weise hat er mit seinem Einfühlungs- und Nachahmungstalent, das dem Schauspielerischen verwandt ist, das Kunststück zu Wege gebracht, die subtilsten und gelehrtesten Dinge so gut wie die einfachsten und alltäglichsten in einer Sprache voll Natürlichkeit, Lebendigkeit, Verständlichkeit und Schlagkraft zur Darstellung zu bringen. Wir stoßen hier wiederum auf jene eigentümliche dramatische Begabung, die Luther innewohnte. Sie äußert sich auch in seinen Lehr- und Streitschriften, die, indem sie immer einen fiktiven Gegner supponieren, einen unterirdischen Dialogcharakter an sich tragen und hierin an Lessing erinnern. Und so dürfte es denn in der Tat nicht zu viel gesagt sein, wenn man behauptet, dass ohne Luther Deutschland heute höchstwahrscheinlich ein zweisprachiges Land wäre, das zur einen Hälfte Niederdeutsch und zur anderen Hälfte Oberdeutsch reden würde. Luther und die Künste. Auch Luthers nicht geringe Musikalität spricht aus seinem Stil. Vor allem ist er ein Meister des kunstvoll gesteigerten Furioso. Er hat auch einige seiner Kirchenlieder selbst komponiert, spielte Laute und Flöte, verstand und würdigte polyphone Sätze und war ein großer Verehrer der niederländischen Kontrapunktiker. Er hat den deutschen Kirchengesang zu einem festen Bestandteil des protestantischen Gottesdienstes gemacht und wollte ihn auch fleißig in der Schule geübt wissen. Bei jeder Gelegenheit preist er mit begeisterten Dankesworten die Musica, die herrliche schöne Gabe Gottes, nahe der Theologia. Wenn wir uns aber zu den übrigen Künsten begeben, so stoßen wir bereits auf die großen Beschränkungen dieses großen Mannes. Schon zur Poesie hatte er kein rechtes Verhältnis. Von allen Dichtungsgattungen schätzte er am höchsten die didaktische Fabel, weil sie am nützlichsten sei zur Erkenntnis des äußeren Lebens. Eine ziemlich banausische Ansicht, die aber in der Zeit lag. Ähnlich utilitaristisch äußerte er sich über das Drama. Die Komödien des Terenz seien ein lehrreicher Spiegel der wirklichen Welt, die lateinischen Schuldramen eine gute Sprachübung, die geistlichen Spiele ein wirksames Mittel zur Verbreitung der evangelischen Wahrheit. Er reiste im Jahr 1511 zur Höhezeit der Renaissance über Oberitalien nach Rom. Aber er findet kein einziges Lobeswort für die Schönheit der Kunstwerke. In Florenz imponieren ihm am meisten die sauber eingerichteten Spitäler. Und in Rom beklagt er bloß, dass für die Bauten so viel Geld aus Deutschland fließe. Auch am Kölner Dom und am Ulmer Münster interessiert ihn nur die schlechte Akustik, die den Gottesdienst erschwere. Und für die geschichtliche Größe Roms scheint er ebenso wenig Verständnis gehabt zu haben wie für die künstlerische. Ja, er scheint überhaupt, im Gegensatz zu seinem Freund Melanchthon, gänzlich des historischen Sinnes entbehrt zu haben. Von Julius Caesar sagt er zum Beispiel, er sei nur ein Affe gewesen. Cicero rühmt er als einen Weisen, der Aristoteles weit übertroffen habe, denn er habe seine Kräfte dem Staatsdienst geweiht. Aber Aristoteles sei nur ein müßiger Esel gewesen. Derartige Urteile über das größte strategische und politische Genie des alten Rom und über den umfassendsten und tätigsten Geist des alten Hellas, der das gesamte antike Wissen versammelt, geordnet und dargestellt und darüber hinaus noch ein halbes Dutzend neuer Wissenschaften begründet hatte, kann man doch wohl nicht mehr mit dem Subjektivismus, sondern nur mit einer völligen Blindheit für historische Zusammenhänge erklären. Luther und der Bauernkrieg. Dieser essentielle Mangel an geschichtlichem Verständnis hat sich am krassesten in seinem Verhalten gegen die aufständischen Bauern gezeigt, wodurch ein hässlicher Fleck auf sein ganzes Leben gefallen ist. Der Bauernkrieg war der größte Versuch einer sozialen Revolution, den Deutschland jemals erlebt hat. Und nur die rohe Undiszipliniertheit der Bauern und die dünkelhafte Eifersucht ihrer Führer hat verhindert, dass sie zum Ziele gelangte. Sie ging, wie wir bereits erwähnt haben, von urchristlichen Ideen aus und richtete sich in erster Linie gegen die reiche Hierarchie, viel weniger gegen die weltlichen Fürsten, gar nicht gegen den Adel. Und vom Kaiser hoffte man sogar, dass er sich an die Spitze der Bewegung stellen werde. Auch von Luther, der immer die Rückkehr zum Evangelium gepredigt hatte, nahm man dies als ganz selbstverständlich an. Das Gefährlichste an der Erhebung war, dass sie sich von allem Anfang an keineswegs auf das flache Land beschränkte, sondern auch auf die Städte übergriff, wo unter den proletarischen Elementen längst eine heftige Gärung bestand. Dazu kam noch die große Zahl der armen Geistlichen, kurz, es handelte sich um eine Bewegung des ganzen vierten Standes von außerordentlicher Breite und Tiefe. Die berühmten 12 Artikel im Jahr 1525 stellten noch durchaus gemäßigte Forderungen. Die Gemeinde sollte sich ihren Pfarrer selbst wählen dürfen, der Kornzehnte sollte bestehen bleiben, die übrigen Abgaben aber nicht mehr. Die Leibeigenschaft sollte aufgehoben werden, Jagd, Fischfang und Beholzung sollten frei sein. Daran schlossen sich im weiteren Verlauf der Revolution noch einige andere sehr vernünftige Postulate, Maß- und Münzeinheit für ganz Deutschland, Abschaffung aller Zölle, Reform des Gerichtswesens. Für die aus diesen Neuordnungen fließenden Verkürzungen sollten die Adeligen aus den Kirchengütern entschädigt werden, deren vollständige Säkularisation einen der wichtigsten Programmpunkte bildete. Die Gegner wollten sich jedoch zu keinerlei Konzessionen herbeilassen und so kam es zum Krieg. Gleich wie die Bienen, wann sie stoßen, strömten von allen Seiten die Bauern zusammen. Die Städte leisteten keinen ernsthaften Widerstand. Binnen wenigen Wochen unterwarfen sich alle Fürsten in Franken und am Rhein. Ein großes Bauernparlament wurde nach Heilbronn berufen, um über eine vollständige Reform des Reiches zu beraten. Gleichzeitig machte in Thüringen eine um vieles radikalere Gruppe von kommunistischer Tendenz, die Wiedertäufer, unter der Führung Thomas Münzers siegreiche Fortschritte. Hätten sich damals die Franken mit den Thüringern zu einem Hauptschlag vereinigt, so wäre eine Niederlage der Weißen kaum zu vermeiden gewesen. Aber sie verzettelten und zerstückelten ihre Kräfte in Belagerungen und Plünderungen und wurden in allen 7 Schlachten, die nun rasch aufeinander folgten, gänzlich geschlagen, hauptsächlich durch die Reiterei, an der es ihnen überall fehlte. Im September des Jahres war der Aufstand bereits vollständig niedergeworfen. Aber die Borniertheit, Grausamkeit und Selbstzucht, mit der die Bauernfrage im Bauernkrieg behandelt worden ist, zieht ihre Folgen durch alle kommenden Jahrhunderte. Ja, sie steht indirekt auch im Zusammenhang mit der heutigen Verwirrung. In dieser großen Entscheidungsstunde des deutschen Volkes hat Luther vollkommen versagt. Er zitiert Jesus Sirach: Dem Esel gehört sein Futter, Last und Geißel, und meinte damit den Bauern. Er sah also im Landmann nicht den Ernährer, sondern das Lasttier der menschlichen Gesellschaft. Gräueltaten sind im Bauernkrieg auf beiden Seiten verübt worden, aber sicher mehr von der Gegenpartei. Auch gehörten sie als etwas Selbstverständliches zum Charakter der Zeit. Dass Luther sich im Krieg extrem feindlich gegen die Bauern zeigte, ließe sich noch einigermaßen daraus erklären, dass er von ihrem Betragen ganz einseitige Schilderungen empfangen hatte und außerdem einen nicht unberechtigten Unwillen darüber empfinden musste, dass seine rein religiöse Sache politisiert wurde. Aber völlig unverzeihlich ist es, dass er diese übelwollende Haltung schon vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten einnahm. In seiner Erwiderung auf die 12 Artikel lehnt er fast alle darin enthaltenen Ansprüche rundweg ab. Zu der durchaus billigen Forderung, dass vom Zehnten fortan die Pfarrer bezahlt und von dem Rest die Armen der Gemeinde unterstützt werden sollen, bemerkt er: Dieser Artikel ist eitel Raub und Strauchdieberei. Denn da wollen sie den Zehnten, der nicht ihr ist, sondern der Obrigkeit, zu sich reißen und damit machen, was sie wollen. Wollt ihr geben und Gutes tun, so tut es von eurem Gute. Als ob der Zehnte diese höchst ungerechte und drückende Auflage, die oft ein Drittel des Einkommens betrug und niemals irgendeinem gemeinnützigen Zwecke zugute kam, nicht ebenfalls das Gut der Bauern gewesen wäre. Und die Leibeigenschaft erklärt er für eine durchaus gottgefällige Einrichtung, wobei die zu allem brauchbare Bibel als Argument herhalten muss, denn auch Abraham habe Leibeigene gehabt und Paulus lehre, dass jeder in dem Berufe bleiben solle, zu dem er berufen worden sei. Aber auch später, als er schon einigen Anlass zur Missbilligung hatte, hat er sich zumindest im Ton vergriffen. In seiner Schrift »Wieder die räuberischen und mörderischen Bauern« heißt es: »Hohe Zeit ist's, dass sie erwürgt werden wie tolle Hunde. Und hi soll zuschmeißen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann. Solche wunderlichen Zeiten sind jetzt, dass ein Fürst den Himmel mit Blut vergießen besser verdienen kann, denn andere mit Beten. Hier steckt der rohe Heide, Barbar und Gewaltmensch, der, nur mühsam gebändigt, auf dem Grunde von Luthers Seele hauste, seinen Kopf hervor, und wir stoßen auf die erschreckende Tatsache, dass in diesem gottverlassenen 16. Jahrhundert, das als die große Epoche der Erneuerung des Christentums gilt, die Christen überhaupt ausgestorben waren.« Luthers Erschlaffen. Das Schlimmste an dem ganzen Handel aber war, dass Luther in seinem verblüffend brutalen und unvernünftigen Vorgehen zu einem guten Teil durch Opportunismus bestimmt war. Nun ist ja Opportunismus eine Eigenschaft, mit der man nicht allzu streng ins Gericht gehen soll. Sie ist zu menschlich, als dass man sie sehr tadeln dürfte. Und sie ist oft gerade eine Schwäche der starken Geister, die, in ihren eigenen Kreisen lebend und um deren Störung ängstlich besorgt, nur zu oft um ihrer inneren Ruhe und Freiheit willen zum Paktieren mit den Prätensionen der Außenwelt geneigt sind. Weder Goethe noch Schiller, weder Kant noch Schopenhauer, weder Descartes noch Galilei waren frei von Opportunismus. Dass vollends jeder staatsmännische Geist opportunistisch orientiert sein muss, ja, dass seine Lebensfunktion im Grunde in nichts anderem besteht als in der Betätigung eines mehr oder minder treffsicheren, akkommodationsmächtigen und weitblickenden Opportunismus, ist völlig klar. Aber man wird doch sagen dürfen, einer darf niemals Opportunist sein, der Reformator. Denn dies ist ja eben sein innerster Beruf, seine tiefste Mission, nicht zu lavieren, Kompromisse zu schließen, einzulenken, sich auszugleichen, sondern ein bestimmtes Lebensideal, das von seiner ganzen Seele tyrannisch Besitz ergriffen hat, ohne die geringste Konzession und Einschränkung der Praxis aufzuzwingen. Jeder Reformator ist ein Monomane. Auch Luther war es anfangs, und darauf allein beruhte seine Macht über die Zeitgenossen und seine Nachwirkung in der Geschichte. Später bog er um, verließ sich nicht mehr auf seinen gesunden Instinkt für das Rechte und Wahre, der seine stärkste Potenz war, sondern versuchte es mit allerlei Mittelwegen und Finessen der Diplomatie, die seine schwächste Seite war. Vielleicht glaubte er damit der Sache zu nützen, die Ausbreitung der protestantischen Kirche zu erleichtern, aber er vergaß dabei, dass seine Sache, für die Gott ihn in die Welt gesandt hatte, in etwas ganz anderem bestand, nämlich darin, jeweils immer das auszusprechen, was in ihm war, ohne Milderung, ohne Abzug, ohne Rücksicht nach rechts und nach links. Vielleicht lag der Grund für sein so plötzliches Erschlaffen auch in einem gewissen Tedium vitae, das ihn merkwürdig früh ergriff. Schon im Jahr 1530 schrieb er an Ludwig Senfel, den bedeutendsten Kirchenmusiker des damaligen Deutschland: »Für wahr, ich glaube, dass mein Leben bald zu Ende geht. Die Welt hasst mich und kann mich nicht leiden. Mich hingegen ekelt die Welt an. Ich verachte sie.« Er gehörte wahrscheinlich zu jenen vulkanischen Naturen wie Herder, Rousseau oder Nietzsche, die sich in einigen gewaltigen Eruptionen aufbrauchen und keinen Herbst haben. Luther und die Transsubstantiation. Wir sagten vorhin, Luther habe nicht die Gabe besessen, historisch zu denken. Er war aber überhaupt ein unwissenschaftlicher Kopf. Er verfügte nicht über die Fähigkeit, seine Gedanken zu ordnen, zu gliedern und auseinander abzuleiten. Und dies ist umso merkwürdiger, als die wissenschaftliche Literatur des 16. Jahrhunderts an lichter Architektonik, Bündigkeit und Übersichtlichkeit Ausgezeichnetes geleistet hat. Von Luthers Unvermögen, klar, systematisch und folgerichtig zu denken, leitet sich ein großer Teil des späteren Geschwätzes und Gezänks der protestantischen Theologie her. Dies zeigt sich bereits bei seinen Ansichten über das Wesen der Kommunion. Die Vorstellung der Brotverwandlung machte der Weltanschauung des Mittelalters keine Schwierigkeiten, da, wie wir ausführlich dargelegt haben, für sie nur die Universalien wirklich waren. Wirklich war ja nicht die einzelne Hostie, sondern allein das höchste Universale, der allgegenwärtige Gott, der in ihr erscheint. Allerdings hat es schon früh gewisse Freigeister gegeben, die die reelle Transsubstantiation bestritten, und sie drangen nicht durch. Am berühmtesten ist der beringarische Streit. Um die Mitte des 11. Jahrhunderts lehrte Beringar von Tours, die Einsetzungsworte seien tropisch zu verstehen. Seine Doktrin wurde verdammt, er selbst zum Widerruf gezwungen, worin er erklärte, dass der Leib Christi beim Abendmahl von den Gläubigen mit den Zähnen zerbissen werde. Demgegenüber behaupteten die Schweizer Zwingli, Calvin und ihre Anhänger, dass das Abendmahl bloß ein symbolischer Akt, eine Erinnerungsfeier sei und die Hostie nur den Leib Christi bedeute. Beide Anschauungen sind vollkommen klar und man kann sich mit voller Bestimmtheit zwischen ihnen entscheiden. Es ist noch heute jedermann möglich, sich die Vorstellung der wahren Brotverwandlung zu eigen zu machen, und es ist jedermann möglich, das Abendmahl als einen rein geistigen Vorgang zu begreifen. Luthers mittelalterlich orientierte Religiosität neigte zweifellos zu der ersteren Anschauung, und er hat sie auch, wie wir bereits hörten, im Marburger Religionsgespräch hartnäckig vertreten, und er wollte nicht zugeben, dass die Katholiken in irgendeinem Punkte recht hätten. Die calvinische Ansicht war ihm aber wiederum zu modern. Infolgedessen wählte er eine mittlere Auslegung, unter der kein Mensch sich etwas vorstellen kann. Er erklärte, dass der Körper Christi sich in den geweihten Stoffen befinde wie das Feuer im erhitzten Eisen. Wie Eisen und Feuer zusammen bestünden, so auch Hostie und Leib Christi. Oder, wie Voltaire dies einmal frivol, aber anschaulich ausdrückt, die Papisten genießen Gott, die Calvinisten Brot und die Lutheraner Brot mit Gott. Unheilbarer kann man die Sache nicht verwirren. Luther tilgt das Mysterium, und zwar aus purem antipapistischem Eigensinn, und verwirft die philosophische Erklärung. Er lehrt eine Verwandlung, bei der sich beides verwandelt und nichts verwandelt. Luther und die Satisfaktionslehre. Aber das Kernproblem, von dem die ganze reformatorische Bewegung ausging und um das sie sich in ihrer ganzen weiteren Entwicklung drehte, war die Frage nach dem Wesen der Rechtfertigung. Nach katholischer Auffassung besteht die Buße aus drei Stücken: der Contritio Cordis, der Confessio Oris und der Satisfactio Operis. Von diesen hat Luther nur das erste, die Reue des Herzens, für legitim erklärt und sich fanatisch und, was schlimmer ist, wiederum völlig unklar gegen die beiden anderen Beichte und Werke gewendet. Hiermit verknüpft sich aber eine noch tiefer liegende Frage. Der Punkt, von dem hier offenbar alles abhängt, ist die Entscheidung über die menschliche Willensfreiheit oder die Geltung der Prädestination. Es ist klar, dass dieses Problem das Primäre ist. Zuerst muss überhaupt entschieden werden, ob der menschliche Wille frei ist, und dann erst kann der Untersuchung über Art und Form der Rechtfertigung näher getreten werden. In beiden Fragen haben auf Luther, wie er selbst oft und freudig bekannt hat, zwei der größten Kirchenlehrer einen tiefen und dauernden Einfluss ausgeübt: Paulus und Augustinus. Mischa, vielen Dank fürs Lesen zunächst mal. Sehr gerne. Du hast, wie ich dich gefragt habe, zugesagt mit den Worten, ja, das machst du gerne, weil du Friedel so magst. Ja. Was schätzt du an Egon Friedel? Ui, das ist aber jetzt an Egon Friedel. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe in der Zeit, als ich Theater am Max-Reinhardt-Seminar gelernt habe, sozusagen, oder lernen wollte, immer gedacht, ich wäre so gern an einer Schauspielschule im Osten. Und habe dann nach meinem Abschluss Reinhardt-Seminar auch mit Menschen gearbeitet, die aus der DDR, damals noch DDR, kamen und die diese wunderbare Ernst-Busch-Schule gemacht haben und die dieses Denken, das in der DDR herrscht, das war für mich immer ganz großartig, weil sich das so mit der Kunst des Spielens oder mit der Schauspielkunst oder der Sparte so gut verbinden ließ. Und dann habe ich irgendwann gehört, in der DDR war der Friedel verboten. Er war absolut verboten, weil er es dermaßen subjektiv schreibt, weil er es wagt, so interpretiere ich das jetzt, seine ganz persönlichen Bilder zu schaffen, die manchmal, wie man ja weiß, historisch vielleicht nicht ganz bis ins Letzte haltbar sind, aber es sind so kräftige und starke Bilder und es ist so berechtigt, finde ich, sich so ein ganz subjektives Bild von der Welt zu machen. Wenn es so gescheit ist, was, wie er es macht. Und weil er in, das habe ich jetzt gerade wieder beim Lesen bemerkt, weil er in jeden Satz wirklich einen Gedanken packt, nicht nur einen, meistens in jeden Viertelsatz einen Gedanken. Das Ganze ist dermaßen dicht, dass es gar nicht zu beschreiben ist, ja. Deswegen habe ich mich gefreut drüber. Du hast das Buch gelesen? Ja, aber nicht ganz. Also ich habe das sicher nicht ganz gelesen. Ich habe das mit 20 oder so, 22, glaube ich. Ich habe das über meine geliebte Lehrerin am Reinhardt-Seminar, Frau Professor Oberkogler, kennengelernt, die Friedel geliebt hat und die oft die Geschichte erzählt hat, die Anekdote von Friedel, der ja gewohnt war, sehr lange zu schlafen als Schauspieler und Bohemian oder freilebender Mensch, hat er bis 12 zu schlafen gepflegt. Und eines Tages wurde er zu einem Prozess eingeladen als Zeuge. Kennst du die Geschichte? Sicher, gell? Nein, also auf jeden Fall ging er auf die Straße hinaus um 7:30 in der Früh, hat sich verschlafen umgesehen und hat gesagt, lauter Zeugen. Das finde ich eine wunderbare Geschichte. Und die hat die Cornelia oft und oft erzählt und auch über Friedel eben und uns sehr ans Herz gelegt, doch diesen Text zu lesen, wenn wir in diesen Beruf hineingehen, weil da sei ja alles drinnen. Und auch jetzt, wenn ich irgendetwas suche, sei es in Bezug auf eine Rolle, auf eine Zeit oder so weiter und so weiter, gehe ich zum Friedel und schaue da hinein. Also du verwendest ihn regelrecht als Nachschlagwerk? Ja, genau, als Nachschlagwerk. Wie ein Lexikon eigentlich, ja. Nur es ist lustiger drin zu lesen. In der Tat. Ja. Würdest du sagen, dass dieses Buch dich beeinflusst hat? Das hat mich in einer Zeit, eben Jugend, sehr jung, sehr stark beeinflusst. Ich habe gleichzeitig auch viel Josef Roth gelesen. Und die Kombination von den beiden hat mich in einen Zauber und in eine Tiefe verführt, die ich damals in den 70er Jahren, 80er Jahren nicht auf dieser Welt hier gefunden habe. Die Fähigkeit, gedanklich in die Tiefe zu kommen, aus eigenen Gedanken heraus, ist sehr selten zu finden. Also in einen Gedankenfluss zu kommen, wie er bei Kleist vorhanden ist, wie er bei Doderer vorhanden ist. Doderer habe ich damals auch viel gelesen, wie er bei Josef Roth vorhanden ist und wie er bei Friedel vorhanden ist. Allein dieser Gedankenfluss, der einen wohin bringt, allein durch das Gedankliche, Das ist einfach ein unheimliches Geschenk. Paulus. Mit Paulus tritt der erste leibhaftige, greifbare Mensch in die Welt des Neuen Testaments. Die Evangelien zeigen uns ihre Gestalten in einer zuckenden, schwimmenden, man wäre fast versucht zu sagen, impressionistischen Beleuchtung. Bald in nebliger Verhüllung, bald in blitzartiger Überhelle. In den Briefen des Paulus aber redet zu uns eine Stimme ganz aus nächster Nähe. Eine dramatische Gestalt, die wir kämpfen, straucheln, siegen sehen. Ein Sterblicher, der die Haupteigenschaft alles Lebens, die Paradoxie, leuchtend verkörpert, der seinen vollen Anteil hat an Zorn und Zärtlichkeit, Grenzenlosigkeit und Schranke, Nahheit und Heiligkeit der irdischen Kreatur. Und eben darum, weil er in jederlei Zeit der menschlichste aller Menschen war, von denen die Geschichte des werdenden Christentums zu berichten weiß, ist er an fast allen religiösen Wendepunkten späterer Zeiten Führer und Sinnbild gewesen. An Paulus haben die großen Erneuerer des Christentums immer wieder angeknüpft. Es war unvermeidlich, dass auch Luther diesen Weg ging. Es gibt über die Rolle, die Paulus in der Entwicklung des Christentums gespielt hat, zwei extrem entgegengesetzte Ansichten. Die eine, die behauptet, dass ohne Paulus die Lehren des Evangeliums niemals die Welt erobert hätten und daher in ihm den eigentlichen Stifter des Christentums erblickt, ist so töricht und niedrig, dass wir es für unwürdig halten, uns mit ihrer Widerlegung zu befassen. Die andere stammt von dem geistesmächtigen Bekämpfer des kirchlichen Christentums, Friedrich Nietzsche, der mit richtigem Instinkt gegen diesen größten aller Kirchenväter seine Hauptangriffe gerichtet hat. Mit dem Pinsel eines Dante malt er in seinem nachgelassenen Fragment »Der Antichrist« die Entwicklung des Urchristentums, wie sie sich ihm darstellt. »Dieser freche Botschafter«, sagt er über Christus, »lebte, wie er lehrte, nicht um die Menschen zu erlösen, sondern um zu zeigen, wie man zu leben hat.« Er widersteht nicht, er verteidigt nicht sein Recht, er tut keinen Schritt, der das Äußerste von ihm abwehrt, mehr noch, er fordert es heraus. Und er bittet, er leidet, er liebt mit denen, in denen, die ihm Böses tun. Nicht sich wehren, nicht zürnen, nicht verantwortlich machen, sondern auch nicht dem Bösen widerstehen, ihn lieben. Im Grunde gab es nur einen Christen und der starb am Kreuz. Das Evangelium starb am Kreuz. Was von diesem Augenblick an Evangelium heißt, war bereits der Gegensatz dessen, was er gelebt. Eine schlimme Botschaft, ein Dysangelium. Offenbar hat die kleine Gemeinde gerade die Hauptsache nicht verstanden. Das Vorbildliche in dieser Art zu sterben, die Freiheit, die Überlegenheit, über jedes Gefühl von Ressentiment. Aber seine Jünger waren ferne davon, diesen Tod zu verzeihen, was evangelisch im höchsten Sinne gewesen wäre. Es sei bei dieser Gelegenheit in Parenthese bemerkt, dass ein Antichrist, der solche Sätze niederzuschreiben vermag, dem Verständnis des Heilands doch wohl näher stehen dürfte als jene Pastoren, die ihr Christentum dadurch zu erweisen suchen, dass sie die Sätze des Evangeliums so lange fletschern, bis sie jeden Geschmack verloren haben. Möge uns Gott nur noch recht viele solcher Atheisten schicken, wie Friedrich Nietzsche einer war. Wenn sie eine so tief adlige Seele und ein so reines Feuer des Wahrheitsdranges besitzen und wenn sie ein so vorbildliches Heiligen- und Dulderleben führen, so werden sie damit Gott mehr dienen als dadurch, dass sie sich zu ihm bekennen. Werden wir aber nun mit Nietzsche sagen dürfen, dass der Paulinismus nichts anderes war als ein einziger großer Racheakt der Tschandala-Seelen, eine Barbarisierung und völlige Entchristlichung des Christentums? Das wäre doch wohl ungerecht. Was an der Geschichte Jesu am meisten zum Nachdenken reizte, war die Tatsache seines Todes. Hier war das schlechte Neue, das unfassbar Grauenvolle und Wundervolle, der Größte, den Gott je in die Welt gesandt, nicht erhöht über alle Menschen als ihr Lenker, Lehrer und König, sondern grausam hingerichtet, eines schmählichen Sklaventodes gestorben, den er freiwillig gesucht hatte. Hier erhob sich die Frage, wie ist das zu erklären? Da ergab sich nur die eine Antwort. Für uns, die anderen, hat diese grandiose Umkehrung der Weltordnung stattgefunden. Für uns Ungerechte hat der Gerechteste Unrecht gelitten, der Schuldloseste Strafe erduldet, damit wir gesühnt und selig seien. Anders konnte sich Paulus die Sache nicht begreiflich machen. Und bis zum heutigen Tag haben alle christlichen Bekenntnisse, Lehren wie Irrlehren, keine andere Erklärung gefunden. Wollte man die geschichtliche Bedeutung des Paulus in einem Schlagwort zusammenfassen, so könnte man sagen, er war der erste christliche Theologe. Er hat die religiösen Gedanken, die in den frühesten Christenvereinigungen verbreitet waren, in eine Art System gebracht, in eine sich logisch entwickelnde Abfolge von Begriffen, die sich leicht einprägen, behalten und weitertragen ließ. Man darf von dieser Tätigkeit des Paulus nicht gering denken. Jeder Genius spricht seine eigene Sprache, ein Spezialidiom, das naturgemäß außer ihm nur sehr wenige verstehen. Er braucht daher einen Übersetzer, eine geistige Kraft, die den Versuch macht, sein Unaussprechliches auszusprechen, sein Undeutbares zu deuten, sein Ewiges und Grenzenloses in irdische und fassbare Formen zu gießen. Eine gute Formel soll man nicht verachten, sie ist auch Geist. Der Spiritus, der manche Dinge, die sonst zerfallen würden, für spätere Zeiten konserviert. Einen solchen Dienst hat zum Beispiel Aristoteles dem griechischen Gedankenleben geleistet. Durch die Formel vom gekreuzigten Gottessohn, der die Schuld der Welt getilgt hat, ist Tausenden, die für die reine Lehre Jesu noch nicht reif waren, ein wertvolles Symbol gegeben worden, das sie theoretisch und praktisch zu handhaben vermochten. Der jüdische Apostel. Aber ein Wort in der Lehre des Paulus will nicht recht in den Geist des Evangeliums passen. Es ist das Wort Sühne. Der Gott Jesu ist die Gnade, die grundlose und grenzenlose, die jenseits von aller Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit waltet. Nicht als Lohn oder Ausgleich, sondern einfach nur deshalb, weil sie die Gnade ist. Gott ist nicht der Richter, der falsch spricht, sondern der Vater, der verzeiht. Bei Paulus aber stehen Gott und Mensch irgendwie in einer geheimnisvollen Verrechnung. Es scheint, dass Paulus den Gedanken, dass Gott nicht gerecht, sondern übergerecht ist, nicht ertragen hat. Und in der Tat, dieser Gedanke wäre für die meisten Menschen keine Befreiung, sondern ein quälendes Rätsel gewesen. Er war zu weit und zu groß, zu schwer und zu tief für sie. Die Juden konnten ihn nicht verstehen, denn für sie war seit Jahrtausenden Gott und Gesetz dasselbe. Und es ist ja auch der frühere Pharisäer in Paulus, der ihm die Lehre vom Opfertod Christi eingab. Die Römer waren in ihrem Denken viel zu sehr juristisch geschult, um auf den Satisfaktionsbegriff verzichten zu können und den Griechen schließlich in ihrem durchaus konkreten und körperhaften Denken und ihrem alles klar umgrenzenden Rationalismus wäre ein Gott der uferlosen Gnade völlig unfassbar gewesen. Deshalb hat auch Lagarde nicht ohne Berechtigung den zunächst höchst paradox klingenden Satz aufstellen können, Paulus sei der jüdischste aller Apostel gewesen. Die Annahme, dass Gott die Erbsünde nur durch das Opfer seines Sohnes tilgen konnte, geht eben noch auf den alttestamentarischen Judengott zurück, der vor allem gerecht ist. Es gilt auch hier noch irgendwie das Aug um Auge, Zahn um Zahn. Es ist eine Art Handel. Aber nur diese Grundvoraussetzung, dass die Gnade Gottes durch den Tod eines Unschuldigen erkauft, dass sie überhaupt gekauft werden musste, ist anstößig. Innerhalb seiner Erlösungslehre hat Paulus den juristisch-talmudischen Standpunkt vollständig verlassen und immer wieder betont, dass der Mensch nicht durch Werke, sondern nur durch die Gnade und den Glauben gerechtfertigt werde. Denn es ist hier kein Unterschied, heißt es im Römerbrief. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhms, den sie an Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christentum Jesum geschehen ist. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und im Epheserbrief: Denn aus Gnade seid ihr selig worden durch den Glauben, und dasselbige nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Hierin liegt zugleich eine gewisse Leugnung der Willensfreiheit. Aber schon der Brief des Jakobus, der Luther auch darum so unsympathisch war, lehrt den sogenannten Synergismus, das Zusammenwirken von Glauben und Gnade. Was hilft's, liebe Brüder, so jemand sagt, er habe den Glauben und hat doch die Werke nicht? Der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist tot in ihm selber. Da siehst du, dass der Glaube mitgewirkt hat an den Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen worden. Also schon innerhalb des Neuen Testaments erhebt sich ein Widerstreit der Satisfaktionslehren. Augustinus. Was nun den zweiten großen Lehrer Luthers, Augustinus, anlangt, so behauptete er mit aller Bestimmtheit die Unfreiheit des Willens und die Prädestination. Für ihn ist die Menschheit ein großer Sündenblock, eine Massa Peccati und daher eine Massa Perditionis. Aus dieser wird durch die Gratia gratis data ein certus numerus electorum gerettet. Nur Adam besaß die Freiheit, nicht zu sündigen. Das posse non peccare, durch die Erbsünde befindet sich der Mensch in dem Stande der Unfreiheit, des non posse non peccare. Hierdurch verlieren natürlich auch die Werke jegliche Bedeutung. Dem Einwand, warum Gott in seiner ewigen Voraussicht nicht das Böse unerschaffen gelassen habe, begegnet Augustinus mit einem ästhetischen Argument. Auch die Sünde gehöre zum Gesamtbild der Welt. Wie schwarze Farbe an rechter Stelle zu einem vollkommenen Gemälde notwendig sei oder ein schönes Lied aus Gegensätzen bestehe. Die gegnerische Lehre des Pelagius wurde auf dem Konzil von Ephesus verdammt. Allein noch bei Lebzeiten des Augustinus wurde von den Massiliensern, Mönchen in Massilia, im Mittelalter Semi-Pelagianer genannt, ein vielfach akzeptierter Vermittlungsstandpunkt eingenommen, dass nämlich die Gnade zwar unentbehrlich, in ihrer Wirkung aber auf den freien Willen des Menschen angewiesen sei und die Prädestination auf der Allwissenheit Gottes beruhe, die vorhergesehen habe, wie die künftigen Menschen aus freiem Willen handeln würden. Auch lehrten sie die Kooperation von Glauben und Werken. Seitdem hat sich, schüchterner in der Theorie, nachdrücklicher in der Praxis, die Werkheiligkeit im Katholizismus immer mehr festgesetzt. Dieser Begriff hat jedoch eine außerordentliche Spannweite. Er umfasst in gleicher Weise die abscheulichsten Ablasspraktiken wie das erhabenste Heiligenleben und trägt daher keineswegs von vornherein jenen anrüchigen und widerchristlichen Charakter, den ihm die Protestanten anzuheften suchten. Auch ist ein äußerlich den Geboten entsprechendes Werk nach katholischer Lehre nicht schon deshalb ein gutes Werk. Die Güte erhält es erst durch die Intentio, die Gesinnung, in der es getan wird. Und umgekehrt gilt auch nach katholischer Auffassung die bloße Gesinnung, wenn ihr die Gelegenheit oder die Möglichkeit zur Betätigung mangelt, für ebenso wertvoll wie das getane Werk. Das Konzil von Trient sagt: Der Glaube ist der Anfang alles Heils, die Grundlage und die Wurzel aller Rechtfertigung. Denn ohne ihn ist es unmöglich, Gott zu gefallen und zu seiner Kindschaft zu gelangen. Ganz ähnlich sagt Luther: Gute fromme Werke machen nimmermehr einen guten frommen Mann, sondern ein guter frommer Mann macht gute fromme Werke. Wie die Bäume müssen eher sein, denn die Früchte, und die Früchte machen die Bäume weder gut noch böse, sondern die Bäume machen die Früchte. Also muss der Mensch in der Person zuvor fromm oder böse sein, ehe er gute oder böse Werke tut. Luthers Baum entspricht offenbar der katholischen Intentio. Aber in dem Gleichnis, wenn wir es zu Ende denken, liegt auch die Anerkennung der natürlichen Notwendigkeit der Werke, denn es liegt im Wesen des Baumes und zumal jedes guten Baumes, dass er Früchte hervorbringt. Den Vorwurf aber, dass die katholische Doktrin die Werkheiligkeit und Selbstgerechtigkeit befördere, hat Adam Möhler in seiner Symbolik mit den schönen Worten widerlegt. Gerade darin gehe die Bestimmung dieser Lehre auf, heilige Werke zutage zu fördern und zu bewirken, dass wir selbst gerecht werden. Wahrer Sinn der christlichen Rechtfertigung. Versuchen wir, den Sachverhalt vorurteilslos zu überblicken, so kommen wir zu einem merkwürdigen Resultat. Der Protestantismus leugnet die Rechtfertigung durch Werke und verlegt die Buße ins Innere, in den bloßen Glauben. Aber er fordert zugleich ein tätiges, praktisches Christentum und gelangt so wiederum zu einer Art Werkheiligkeit. Ja, er tut noch mehr. Er heiligt, wie wir bald sehen werden, sogar die profanen Werke. Der äußerste Grad von Werkheiligkeit. Der Katholizismus bejaht die Rechtfertigung durch Werke, erblickt in ihnen aber nur Leistungen zweiten Grades und gelangt so zur Apotheose des völlig weltfernen, weltflüchtigen, ganz auf die innere Buße und Einkehr konzentrierten Lebens, das von Werken im profanen Sinne nichts mehr weiß. Somit enden beide Richtungen bei entgegengesetzten Ausgangspunkten in genau umgekehrten Ergebnissen. Der werkfeindliche Protestantismus mündet in eine Glorifikation der weltlichsten Dinge, des Staats, der Obrigkeit, der Familie, des Handwerks, der Wissenschaft, sogar des Krieges. Der weltliche Katholizismus gipfelt in der tiefsten Verachtung aller dieser Dinge, Kaiser, Weib, Vernunft, Besitz, Vita activa, sind Mächte, die er auf seinen Höhen flieht und verwirft. Dabei ergab sich im historischen Verlauf noch die weitere Paradoxie, dass der reaktionäre Katholizismus oft viel toleranter, konzilianter und anpassungsfähiger war als der freiheitliche Protestantismus, wie dies schon ein so unverfänglicher Beurteiler wie Zinzendorf betont hat. Die Katholiken führen das Anathem gegen die Gegner wohl im Munde und im Panier, haben aber oft viel Billigkeit gegen sie in Praxi. Wir Protestanten führen Liberatim im Munde und auf dem Schild. Und es gibt bei uns in Praxi, das sage ich mit Weinen, wahre Gewissenshenker. Es handelt sich freilich bei der ganzen Frage nach der Rechtfertigung im Grunde um einen puren Theologenstreit. Nie hat ein Katholik, der ein wahrer Christ war, geglaubt, dass die Werke allein genügen. Nie hat ein Protestant, der ein wahrer Christ war, geglaubt, dass der Glaube allein genüge. Denn Glaube an Christus und Nachfolge Christi sind vollkommen identisch. Wer an ihn glaubt, muss ihm nachleben oder doch nachzuleben versuchen. Wer dies tut, ist ein Christ und hat seinen Glauben auf die beste Weise bewiesen, die möglich ist. Die einseitig den Wert des Glaubens und die einseitig den Wert der Werke betonen. Beide haben Christus nicht verstanden. Für ihn waren Lehre und Leben untrennbar vereinigt. Eben dadurch, dass er seine Lehre so vollständig bis zur letzten Konsequenz lebte, wurde er ja zum Heiland. Eben dadurch, dass sein Leben so beschaffen war, wurde es ja zur Lehre. Gleichen sich auf diese Weise echter Katholizismus und echter Protestantismus gegeneinander aus, so bleibt doch dem Letzteren ein großer Mangel. Die prinzipielle Verwerfung des Mönchtums. Es muss in einer Welt des Schachers, des Mordes und der Brunst die Möglichkeit geben, dass eine bestimmte Klasse von Menschen nur Gott lebt, sowohl ihrethalben wie als Beispiel für die anderen. Zweifellos sind nicht alle katholischen Mönche richtige Mönche gewesen und zweifellos hat nur ein Bruchteil von ihnen die Sehnsucht, Gott zu dienen, ins Kloster getrieben. Aber dass im Protestantismus für so etwas überhaupt kein Platz ist, ist das Bedenkliche. Man kann sich des Verdachts nicht erwehren, dass hier platt utilitaristische Tendenzen mitgespielt haben, die in einem anbrechenden Zeitalter des Merkantilismus Müßiggängern keine Existenzberechtigung zuerkennen wollten. Der Calvinismus. Im Allgemeinen können wir in der Religiosität der Reformationszeit drei Stufen unterscheiden. Die unterste Stufe stellt der landläufige Katholizismus dar, der, vielleicht nicht in der Theorie, sicherlich aber in der Praxis, nichts war als rohe Anbetung äußerer Riten und Zeremonien, mechanischer Bußen und Leistungen. Gegen ihn wandten sich die reformierten Lehren, in denen wir die zweite Stufe erblicken dürfen. Sie betonten die alleinige Heilkraft des Glaubens, der aber doch noch in vielen Punkten, besonders in der Deutung, die ihm später gegeben wurde, unfreier, enger Doktrinalismus, kompakter Dogmatismus geblieben ist. Die höchste Stufe bezeichnen die sogenannten Radikalen, die mit der Rückkehr zum Urchristentum vollen Ernst machten. Sie umfassten in zahlreichen Färbungen und Schattierungen gleichsam das ganze Spektrum der unbedingten Religiosität. Von den extremen Umsturzfantasien der Wiedertäufer bis zu den reinsten Spekulationen der protestantistischen Mystik. Sind die Reformierten Ketzer des Katholizismus, so sind die Radikalen Ketzer zweiten Grades, nämlich Ketzer der Reformation. Die Ersteren wollten eine christliche Kirche ohne Papst, die Letzteren ein Christentum überhaupt ohne Kirche. Ihre reinste Ausprägung hat die zweite, die protestantische Stufe, im Calvinismus gefunden. In der Republik Genf gründete Calvin eine Kirchenherrschaft, die alles hinter sich ließ, was jemals an katholischer Bevormundung und Gewissensinquisition versucht worden war. In alles mischte sich diese klerikale Polizei. Fast jede Äußerung natürlichen Lebensdrangs und unbefangenen Frohsinns wurde beargwöhnt, untersagt und bestraft. Jegliche Art von Festlichkeit und Unterhaltung, Spiel, Tanz, Gesang, Theater, sogar das Lesen von Romanen war verboten. Der Gottesdienst ging in kahlen Wänden vor sich, kein Schmuck, kein Gepränge, kein Altar, nicht einmal ein Christusbild durfte ihn verschönen. Auf Fluchen, Kegelspiel, laute Scherze, leichtsinnige Reden standen hohe Bußen, auf Ehebruch der Tod. Calvin war, im Gegensatz zu Luther, ein deduktiver Kopf, ein sicher gliedernder und disponierender Intellekt. In ihm kommt zum ersten Mal der lateinische Geist der Ordnung und Logizität, Systematik und Organisation, aber auch der Uniformität und Mechanik zur Herrschaft, der für die ganze spätere Kulturentwicklung Frankreichs so charakteristisch ist. Es besteht eine seltsame Ähnlichkeit zwischen dem Genfer Glaubensregiment Calvins und dem scheinbar so ganz anders gearteten Jakobinismus. Trägt man nämlich den christlichen Lack ab, mit dem dieses evangelische Gemeinwesen überzogen war, so kommt ganz dasselbe halb skurrile, halb schreckliche Gebilde aus Unverstand und Größenwahn zum Vorschein, das sich auf zwei ganz unhaltbare Voraussetzungen aufbaut. Nämlich erstens der lächerlichen Annahme, dass alle Menschen von Natur gleich seien oder doch durch einen richtig gebauten, richtig gehandhabten Prägestock gleich gemacht werden können. Und zweitens der ebenso absurden Ansicht, dass der Staat berechtigt, ja sogar verpflichtet sei, sich um alles zu bekümmern, während doch gerade umgekehrt sein Wesen und seine Aufgabe darin besteht, ausschließlich das zu besorgen, womit sich der Private entweder nicht befassen will oder nicht befassen kann. Dass sich dieses schauerliche Monstrum bei Calvin als Theokratie gebärdet, bei den Jakobinern im Namen der Philosophie auftritt, macht nur einen sehr sekundären Unterschied. Und übrigens zeigen sich selbst in der rationalistischen Auffassung der Religion gewisse Übereinstimmungen. Der Calvinismus ist einerseits ganz mittelalterlich, denn er verwirkt tatsächlich den geistlichen Staat, die Omnipotenz der Kirche, die immer der Traum des Papsttums gewesen war. Ja, er ist sogar antik, nämlich alttestamentarisch. Andererseits ist er aber wieder viel moderner als das Luthertum, nämlich erstens durch seinen viel radikaleren Purismus der völligen Bildlosigkeit und der symbolischen Auffassung der Sakramente, zweitens durch seine nachdrückliche Betonung des republikanisch-demokratischen Elements und seine absolutistische Polizierung des Untertans. Drittens durch seine humanistisch-kritische Behandlung der theologischen Probleme und viertens und vor allem durch seinen militanten, aggressiven, expansiven Imperialismus. Von Genf ist das ebenso paradoxe wie historisch bedeutsame Phänomen eines Christentums des Schwerts ausgegangen. Französische Weltpolitik, holländische Kolonialeroberung, englische Seeherrschaft haben hier ihren Ursprung. Die Verbrennung Servais ist nicht etwa ein Fleck in der Geschichte Calvins, der dem Verhalten Luthers im Bauernkriege analog wäre, sondern eine logische Folge seines Systems. Der Calvinismus war eine nackte Hierarchie, zu der Ketzerverbrennungen als organische Bestandteile gehörten. Servais, der zugleich einer der größten Physiologen seiner Zeit war, hatte die Trinität geleugnet, die er für unbiblisch, tritheistisch und atheistisch erklärte. Daraufhin machte ihm Calvin den Prozess und Melanchthon nannte diese Tat ein frommes und denkwürdiges Beispiel für die ganze Nachwelt. So dachten damals fast alle Protestanten über Religionsfragen und die allgemein verbreitete Vorstellung, dass sie die Vorkämpfer der Freiheit, die Katholiken die Diener der Finsternis gewesen seien, beruht auf einer liberalen Geschichtsfälschung. Ja, der Protestantismus konnte sogar mit viel besserem Gewissen Verirrte vernichten, denn er glaubte an die Prädestination. Luther, wie wir sahen, neigte ihr zu, äußerte sich aber über sie sehr unklar und widersprechend. Der Katholizismus hat sie nie gebilligt und nur aus Respekt vor Augustinus nicht offiziell verdammt. Calvin jedoch hat diese Lehre, von der Karl der V. sagte, sie scheine ihm mehr viehisch als menschlich zu sein, mit unerbittlicher Konsequenz vertreten. Claudia, vielen Dank zunächst einmal fürs Lesen mit dem historisch original authentischen Echo der Ankerbrotfabrik im Hintergrund. Hast du zu Egon Friedell einen Bezug oder war das deine erste Begegnung mit einem Text von Erste ihm? Begegnung. Habe ich überhaupt keinen Bezug, ne. Du hast gemeint, du möchtest gerne den Abschnitt über Calvin unbedingt lesen, weil du viel Zeit in Genf zugebracht hast. Ja, weil mich das immer, weil es so ein komischer, also weil es mich immer interessiert hat, was eigentlich dieser Calvinismus als Staatsgedanke oder als so ein Stadtstaat mit seinem radikalen Theater- und Bilderverbot. Was er davon hält, hat mich jetzt einfach interessiert und mich eigentlich früher immer interessiert hat, Genf als Staat und so Staatsgedanken aus der Antike. Was hat aus deiner Sicht dieser Calvinismus für eine Folge, für eine Wirkung gehabt auf die heutige Zeit, auf das, wie du sagst, Staats- und Stadtdenken? Das kann ich auch nicht so beurteilen. Ich fand nur diesen merkwürdig abgekoppelten Stadtstaat Genf als Konstrukt ziemlich interessant, weil der war von anderen Systemen umgeben und eigentlich so ein Versuch in so einem totalen Regulativ ganz stark eigene Kriterien herauszubilden, die jetzt, sage ich mal, Zerstreuung oder Ablenkung im Sinne von kulturellen Repräsentationen ja extrem feindlich gesinnt war. Und was ist das eigentlich für ein Konstrukt? Warum kommt man auf sowas, das zu unterbinden? Als Verführungen von vielleicht anderen Leidenschaften oder aufrührerischen Elementen im Leben oder Vergleichssystemen, wenn man Bilder vergleichen kann oder so. Das hat mich daran eigentlich immer interessiert. Und dann mich interessiert, was ist es eigentlich, Theater zu machen in einer Stadt, in der Theater verboten war? Würdest du sagen, dass Reste dieses Denkens heute noch merkbar sind? Also es ist eher so, glaube ich, in so einer in der eigenen Erzählung über die eigene Stadt kommt es immer wieder vor. Oder sind das immer so Abstoßungsgeschichten, zu denen man sich verhält? Oder so Empörungsgesten, aber das ist ja keine Frage, weil hier war ja Theater mal verboten und da hier war mal so, aber ich finde so eine Frage schwierig zu beurteilen als Bewohner oder Besucher oder Kulturschaffender kann ich sagen, im bestimmten Grad nicht, nein. Aber es spielt sozusagen eine Rolle im historischen Selbstverständnis. Ja, absolut. Oder vielleicht auch im Selbstverständnis auch, was man, also so eine Mischung aus, also Lausanne und Genf zum Beispiel, was ja ganz andere Konstrukte sind. Und ich glaube auch in der Eigenreferenz, zurück in die Geschichte. der radikale Ansatz und dieser radikal minimale Ansatz müsste dir ja eigentlich liegen. Ja, dann finde ich ja insofern recht interessant, dass man das, weil es ja interessant wäre, was passiert mit Leuten, aber nur dann, wenn man sie wieder mit kultureller Produktion, also es ist ja interessant, was so eine Art von Repräsentationsaskese eigentlich dann auslöst an Denken. Das finde ich ziemlich spannend, als gedankliches Spiel. Wobei es natürlich jetzt schwachsinnig wäre zu sagen, man verbietet jegliche Bilder, aber wir leben ja eigentlich so in einer kompletten Gegenwelt des Überbietens und deshalb ist natürlich erstmal als Gedankenspiel total faszinierend, was das aufmacht. Oder beziehungsweise wäre es auch interessant, da weiß ich aber viel zu wenig drüber, was da dann in einem Untergrund stattgefunden hat oder vielleicht was für andere Formen sich dann daraus gebildet haben. Wenn Romane verboten ist, vielleicht hat man dann Erzählungen gemacht oder ich habe keine Ahnung, aber gab es dann Verbalisierung, kriegt dann die Sprache einen anderen Status, aber insofern finde ich aber nach wie vor den Gedanken total reizvoll, wie man denkt, wenn es ein Bilderverbot gibt. Also wenn man plötzlich aus dieser, wir doch in einer ganz starken, unser Denken ja, glaube ich, extrem jetzt inzwischen schon von Bildgrammatiken beeinflusst sind oder von einer Form von, wie Informationen zu einer leichten Bildlesbarkeit werden, das natürlich extrem auch auf Denkprozesse einwirkt oder Selbstwahrnehmung wahrscheinlich einwirkt. Insofern ist es natürlich recht reizvoll und vielleicht nicht unähnlich zu gewissen Arbeitsansätzen. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Mischa Pilz und Claudia Bosse. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 13. August 2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.